Wer aber lag nun in diesem extraordinären Grab? Wer war die Person, die solchen immensen Aufwand auf sich zog? In historischen Zeiten würde die Antwort zumeist lauten: ein Mann. Im Fall von Hillerson Tartit handelte es sich um eine Frau. Und was für eine! Eine kleine, grazile. Sie war 1,50 Meter groß. Eine alte. Zumindest für damalige Verhältnisse war sie das mit ihren 45, 50 Jahren. Eine körperlich schwache. Ihr Skelett deutet auf diverse Altersleiden hin. Eine, die von Geburt an mit massiven Beeinträchtigungen zu kämpfen hatte. Steiß und Kreuzbein waren verwachsen, das Becken verformt. Ebenso verschiedene Lenden- und Rückenwirbel. Sie wird stark gehinkt und einen Fuß nachgezogen haben. Ihre ganze Gestalt muss, so Grossman und Munro, ein unnatürliches, asymmetrisches Aussehen gehabt haben. Für diese kleine, alte Dame war den Menschen kein Aufwand zu groß. Und wir haben noch nicht einmal von ihren Grabbeigaben erzählt. Neben all den Schildkröten und diversen Steingeräten fanden sich Teile von Tieren, die in dieser Kombination einmalig sind. Da gab es zwei Schädel von Steinmardern, das Vorderbein eines Wildschweins, die Flügelspitze eines Steinadlers mit einst prächtigen Federn, den Schwanz eines Auerochsen und die Hüfte eines Leoparden. Repräsentierten die die Armada ihrer Hilfsgeister? Als ob das nicht schon mysteriös genug wäre, hatte sie noch einen kompletten menschlichen Fuß dabei. Er gehörte einmal einer Person, die bedeutend größer war als sie. Woher hatte man den? Gerade abgeschnitten? Wie hatte man ihn hertransportiert? Wahrscheinlicher ist, dass es ein mumifizierter Menschenfuß war. Aus der Ethnologie kennen wir Fälle, in denen Kinder die geräucherte Hand eines toten Verwandten als Amulett um den Hals trugen. Lebte die Tote zwar nicht auf großen, aber dafür mit einem dritten Fuß? Schmückte er einst ihren Stock? Das Grab des Horn Shelter Man und des Mädchens schien symbolisch als eine Schildkröte gestaltet worden zu sein. Der Eindruck der gut 90 Panzer in dem recht kleinen Grab muss ebenfalls eindrucksvoll gewesen sein, sagen Grossman und Munro. Ob damit auch eine Schildkrötenanmutung evoziert werden sollte, lässt sich nicht entscheiden.